صبح بدا نور ظهر، نجم وشمس وقمر، ألقى على الدنيا الدرر. هذا Was lernen wir von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam noch? Er sagt, ich hinterlasse euch zwei Sachen, wenn ihr daran festhaltet, wird euch keine Fitne erschüttern. Subhanallah, dieser Hadith ist gewaltig. Was sagt alaihi salatu wasallam? Koran und Sunna. Und schaut, wir leben in einer Zeit, wo wirklich nicht nur eine Fitne, sondern sehr große Fitnen sind, sehr große Prüfungen sind, subhanallah. Und wie muss unsere Da'wah sein? Wie müssen wir die Leute zum Islam einladen? Lernen wir das von Koran und Sunna, lernen wir das vom Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Hijr, das ist der 94. Vers, das ist fast am Ende der Surah. Sta'idhu billah, fasta' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen. So verkünde dann laut, lege offen, was dir befohlen wird, yani was dir von Allah befohlen wird. وَأَعْرِدْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ und wende dich ab von den Mushriks, wende dich ab von den Götzendienern. Okay, warum habe ich jetzt diesen Vers vorgelesen? Weil dieser Vers in einem Wort, subhanallah, werden wir gleich sehen, was in diesem Vers alles drin steckt. Und zwar das erste Wort in dem Vers, فَسْتَعْ. Dieses viel, dieses Verb, صَدَعَ, es bedeutet im Lexikon, wenn man nur das Wort sich anguckt, Riss erzeugen, Hindernisse überwinden und etwas zerreißen. Riss erzeugen, Hindernisse überwinden und etwas zerreißen. Wenn man den gleichen Verb mit dem Harf Jar Ba benutzt, verändert sich die Bedeutung. Dann bedeutet es etwas offenlegen, so wie ich es gerade im Vers benutzt habe, weil Allah hat gesagt, lege das offen, was dir befohlen wird. Dann hat es die Bedeutung noch verkünden und unter anderem auch noch das Gebotene sofort erledigen. Tamam? Dann gibt es ein Wort, es kommt aus der gleichen Wurzel und zwar Suda'un. Suda'un. Es kommt aus dem gleichen Wort, aus der gleichen Wurzel wie Sada'a. Es bedeutet Kopfschmerzen. Okay, und wenn man jetzt ein bisschen über dieses Wort nachdenkt, warum benutzt Allah subhanahu wa ta'ala hier Kopfschmerzen? Oder warum bedeutet das Wort eigentlich, wenn man im Wörterbuch guckt, etwas zerreißen? Also warum zerreißen speziell? Unsere Gelehrten machen so Tafsir, dass sie sagen, warum zerreißen? Die sagen, Tawhid, nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine anzubeten, ohne etwas ihm beizugesellen, ist wie die Sonne, ist wie das Licht. Und genau wie der Morgen die Nacht zerreißt, muss deine Da'wah den Schirk zerreißen. Es darf nicht ähnlich sein wie der Schirk, es muss es kaputt machen, es muss den Schirk zerreißen. Und warum kommt jetzt das Wort aus der gleichen Wurzel? Und Suda'un bedeutet Kopfschmerz. Warum Kopfschmerz? Warum dieses Wort Kopfschmerz? Und das erläutern unsere Mufassirun folgendermaßen. Die sagen, du musst so eine Da'wah machen, dass das den Komfortzone der Leute kaputt macht. Dass das den Leuten Kopfschmerzen zerbreitet, was du ihnen erzählst. Dass das sie nachts nicht in Ruhe lässt. Dass sie nicht einfach davon so weitermachen können, wie sie bis jetzt weitermachen. Und, ich kann Folgendes noch hinzufügen, und dass du ihnen so eine Da'wah machst, nicht nur das, was die Jama'ah will. Tamam? Nicht nur, dass du das erzählst, was die Leute wollen, dass du ihnen das erzählst. Nein, du musst das erzählen, was ihnen Kopfschmerzen bereitet. Und das war's? Nein. Es ist ja nicht nur die gegenüberliegende Seite, die die Da'wah bekommt, die Kopfschmerzen haben soll. Die sagen auch, der Da'i, der zum Islam einlädt, durch das, was er sagt, durch das, wie er das sagt, er kriegt selber Kopfschmerzen. Er muss ja nicht, sozusagen seine eigene Komfortzone geht auch verloren durch das, was er einlädt zum Islam. Oder könnt ihr mir einen Da'i im Koran zeigen, der es einfach gehabt hat, der keine Kopfschmerzen hatte durch das, was er gemacht hat? Oder den man sofort akzeptiert hat? Gibt es das? Gibt es das im Koran und Sunnah? Ein Da'i kommt, er lädt zum Islam ein und alle sagen, ja, ala ra'si wal ein, tamam, wir akzeptieren das, was du gesagt hast. Nein, das gibt es nicht, subhanallah. Und wir wissen das vom Koran. Wir wissen das vom Koran, was Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Batil macht, mit dem Falschen macht, mit dem Schirk macht. Allah azza wa jalla sagt das folgendermaßen. Bal, nein. Naqdhifu bil haqqi ala al batil. Wir schleudern die Wahrheit, den Haqq gegen das Falsche, gegen den Batil. Was passiert danach? Fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq. Und da zerschmettert sie ihm den Kopf. Da zerschmettert es ihm Haupt. Und فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ und sogleich geht er dahin. Subhanallah. Yani, deine Da'wah muss so sein, dass wenn du erzählst, dass wenn du zu Allah subhanahu wa ta'ala einlädst, dass das den Batil kaputt macht, dass das den Kopf von dem Batil zerschmettert. So eine Da'wah musst du machen, subhanallah. Und das lernen wir doch auch von dem Propheten in Sura Yasin auf der zweiten Seite. Wir lesen die Sura zwar sehr oft, aber subhanallah, möge Allah uns auch ermöglichen, dass wir es verstehen. Guck mal, was sagen sie? وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ Sie sagen, uns obliegt, denn unsere Aufgabe ist die klare Verkündigung, die klare Offenlegung. Klar. Woher wissen wir das? Wir wissen das von dem Wort Mubin. Mubin. Wenn man sich das Wort Mubin anguckt, subhanallah, es kommt von Abana Yubinu. Abana Yubinu. Was bedeutet das? Es bedeutet, ja, auseinanderlegen. Trennen. Es bedeutet trennen. Ja, du musst so eine Dawa machen. Die Dawa der Propheten war immer, den Schirk vom Tawhid zu trennen. Die Wahrheit zu sagen. Nicht das zu sagen, was die Jama'ah von ihnen will. Du musst so eine Dawa machen, dass es klar trennt. Wer ist der Mushrik, wer ist der Muslim? Dass er klar trennt, was ist Tawhid, was ist Shirk. Dass es klar trennt, wer ist Freund von Allah subhanahu wa ta'ala, wer ist Diener von Allah subhanahu wa ta'ala und wer ist Adu von Allah subhanahu wa ta'ala, wer ist der Feind von Allah subhanahu wa ta'ala. Und du musst immer dran denken, es gibt keine Dawa, was du einfach machst und die Leute lieben dich alle, die Leute akzeptieren das und du lebst einfach bequem weiter. So eine Dawa gibt es nicht und so eine Dawa wird es auch niemals geben.